lächelt Lars. Dieser fuhr mit dem Friesi und Klabauter im Park. Oh, wie mit die Augen Dialekt, aber smart, halt ein Ghostwriter Kid. My Job, not an Textdealer. Bringen Rap meistens nur zu lieber und will Fett kassieren wie die großen Firmen in ganz China. Aber no, no, halt wenn solche Likes stoppen mit Radierer, drei Walkie-Talkies und dem Socks. Der erste Hinweis führt uns direkt zu einem Bottle, wo man die Parts dann finden und dann Bett in einen Socken. Aber fresh, ich kenn das von Gangstern auf die schräge Tron. Das führt uns genau zum nächsten Typ. Ein Gangster, der motiviert, verkauft wie Banker. Kriegt zu Gold und Platin, okay, das check mal. Der wird jetzt ausgetippt bis aufs letzte. Letztes Hemd und danach kann man zuschauen, wie sein Scheiß verbrennt. Hände hoch, das ist ein Überfall. Fuß ins Rap und die Lausbums ist überall. Wir wollen ja wirklich nur ein bisschen Geld. Deshalb fladern wir auch nicht für nur das, was für uns zählt. Nämlich Ruhm und Reichtum. Und den Ruhm, das reicht uns. Mein Crew war von Anfang an durchdacht. Ich hab den Laden observiert und gewusst, was er wie dort macht. So ein Überfall hat aus meinem Viertel nur nie wer gemacht. Wir haben's geschafft, es war circa Viertel vor acht. Ein Fünf-Mann-Job mit einem Fluchtwagen-Driver. Wir haben den Fischern angezogen, Dockarbeiter. Eine ganze Halle hat man leer, kann's überfallen. Stopp mit Mikrochips, der CIA, check unseren Goldtopf. Feine Kummer, sind wir übers Dach, wir waren wie Ninjas. Unerkannt Securities ausgeknackt, die haben kein Schirm. Komm, dass wir da waren, bei Kontakt waren wir die Winner. Nur schlimmer, mein Alltag ist geprägt von krummen Dinger, also nochmal zurück zur Action, ausgeführte Perfection. Schmeiß Neues in Lieferwagen, ein, ich lade so Paletten auf. Komm mal lernen, wart zum Herrn und dann wollen wir weg im Fernseher. Boah, auf jedem Channel nur von uns direkt. Hände hoch, das ist ein Überfall. Fuß ins Rap und die Lausbums ist überall. Wir wollen ja wirklich nur ein bisschen Geld. Deshalb fladern wir auch nicht für nur das, was für uns zählt. Nämlich Ruhm und Reichtum. Das reicht uns, ja, ja. Ich bin hier endlich auf scheiterner Mensch. Als erst ein anderer sind sie selbst leider als den. Doch seit einer Zeit hab ich ja bloß die Illusion gehabt, dass ich spürt, du Matlaus, auf unser großer Millionenbruch. Ich hab da einen Plan gehabt, der hat mir geholfen auf den Weg. Mit der Boom-Bap sprichst du so, ich war es sofort weg. Das heißt, ich bin durchsichtig ins Casino reingegangen. Hab mir gedacht, bis ich meine, da ist so klein und ich gewandert. Nimm Pistolen, buschierst auf alle Automaten. Die waren alle wirklich wie die Sachtern aus Arbeit. Alle vergrast ich in den Grinsen im Sicht. Denk mal, erst das Wappen, es gibt das Schlimm. Ich nehm die Schlüssel von der Lady, sperr die Automaten auf. Ich hab das Geld dabei, bricht leider die Panik aus. Lass die spüren können, ich nehm mir nur Halleluja. Ich bin reich, sie nicht, danke, was für ein Blödsinn. Hände hoch, das ist ein Überfall. Fuß ins Rap und die Lausbums ist überall. Wir wollen ja wirklich nur ein bisschen Geld. Deshalb fladern wir auch nicht für nur das, was für uns zählt. Nämlich Ruhm und Reichtum. Das reicht uns, ja, ja. Hände hoch, das ist ein Überfall. Fuß ins Rap und die Lausbums ist überall. Wir wollen ja wirklich nur ein bisschen Geld. Deshalb fladern wir auch nicht für nur das, was für uns zählt. Nämlich Ruhm und Reichtum. Und den Ruhm, das reicht uns.